Schwimmer bei den Bundeswehrsoldaten. Mega hohe Scheidungsraten, wir müssen so am besten. Deutsche Autos sind beliebt, denn deutsche Autos sind die besten. Sind die besten. Es geht voran, es ist soweit. Ja, das wird jetzt uns verzeihen. Wirklich alles wunderbar. Fast so. König und Big Brother, es kommt immer zu dasselbe. Deutsches Fernsehen ist beliebt, denn es ist vorbei, das Gelbe. Das Gelbe. Es geht voran, es ist soweit. Ja, das wird jetzt unsere Zeit. Wirklich alles wunderbar. Fast so wie es früher war. Schreckschusswaffen sind verboten, in Erfurt muss man Amok laufen. Bayern-Schulen hängen Kreuze, in fast jedem Klassenzimmer. Das ist Religionsfreiheit, vielleicht kommt es auch noch schlimmer. Auch noch schlimmer. Es geht voran, es ist soweit. Ja, das wird jetzt unsere Zeit. Wirklich alles wunderbar. Es gibt zu viele Feiertage. Kann man Deutschland jetzt noch retten? Das ist die brisante Frage. Politik und Wirtschaft sagen, unsere Marktwirtschaft wird's richten. Deutsche Bürger haben Rechte, deutsche Bürger haben Pflichten. Haben Pflichten. Es geht voran, es ist soweit. Ja, das wird jetzt unsere Zeit. Wirklich alles. Genau.